vor einem Monat so? Haben wir uns mehrere Bücher über Fischerei geholt? Wir möchten alle jetzt eine Prüfung machen. Mein Vater, meine Mutter und von meiner Patentante, der Mann und ich natürlich. Uns mehrere Bücher über Fischerei geholt. Wir möchten alle jetzt eine Prüfung machen. Mein Vater, meine Mutter und von meiner Patentante, der Mann und ich natürlich. Wir möchten alle die Prüfung machen. And I recall this great body of blue-haired lady sitting below me. And 45 years later, mind you, I went to another concert in the same city, and behold, the sea of blue. I mean, you can't tilt it constantly. Oh, come on. It's got to be at a constant angle. That's better. There you go. Good. Thank you. vor einem Monat so. Mehrere Bücher über Fischerei geholt. Wir möchten alle jetzt laufen machen. Und von meiner Paten, der Mann und ich natürlich. Und wenn man die nicht schafft, dann gehen wir regelmäßig hin, wenn man sonntags 5 Karpfen aus dem Fühlinger See rausfischen. So, und wenn man die nicht schafft, Dann gehen wir regelmäßig hin, wenn wir sonntags fünf Karpfen aus dem Fühlinger See rausfischen. Wir haben uns einen Fisch, eine Karpfe. Hammerins unwirrlich schmackt und er war aber nix, was Matose redet.